Mann. Sie war immer folgsam und den Eltern treu ergeben. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und so wird sie es, wir möchten hoffen. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Nicht am nötigen Fleiße hehlen lassen in der Fremde. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Also sagte ich meiner Schwester, Mutter Anna. Stolz ist nur etwas für die reichen Leute. Tu, was man von dir verlangt und nicht, was du willst, dass sie von dir verlangen. Hatt ich meine Mühe, dass sie den Weg, ihr den Hochmut abzugewöhnen. Manchmal brachte ich sie zu Bette, tröstete sie und sagte ihr: Denk an das kleine Haus in Louisiana. Geht nicht vor, Schmerz, was wieder schießt, was wieder schießt. Das sind keine Summen, mit denen man ein Haus baut. Die verfressen alle selber, wie den Wasser an den Kopf, sonst geht das nicht vor, denn was wieder schießt, das sind keine Summen, mit denen das man ein Haus baut. Jetzt geht es vorwärts, wir sind schon in Los Angeles und den Statisten stehen alle Türen offen. Wenn wir uns jetzt zusammennehmen und jeden Fehltritt vermeiden, dann geht es unaufhaltsam weiter nach oben. Nichts verschuldet, der Sünde.

das macht einen Namen und hilft einem Mädchen vor. Wenn sie da nicht durch ist, sonst macht man sich nichts mehr aus. Sonst macht man bald einen großen Bogen um sie. Folg mir und